Nochmal von Anfang an. Also, mein Ex-Mann, wo wir noch verheiratet waren, hat mein Ex-Mann einen Killer engagiert, damit dieser mich um die Ecke bringen kann. Das ist nicht einmal passiert, sondern mehrfach. Zuerst durch die Untreue meines Anwalts kam es nicht zur Anklage, obwohl ich einen Beschluss vom Amtsgericht hatte. Ich soll das auf dem Privatweg zur Anklage bringen. Und dann hat eine Staatsanwältin das Ganze ermittelt und hat die Akte dann zur Weiterermittlung an die Staatsanwaltschaft nach Nürnberg versandt. So, und da hat ein Kripo-Beamter namens Teves eine Anzeige erfunden, die ich nie erstattet habe, damit gegen meinen Ex-Mann nicht mehr ermittelt wird. So, jetzt habe ich erfahren, dass ein Oberamtsanwalt namens Kirchhoff sowohl der Bandenkriminalität hilft und auch meinem Ex-Mann und den anderen beteiligten Personen, die mir nach dem Leben trachten. Ja, ich habe Aktenzeichen, aber von der Staatsanwaltschaft, aber von der Staatsanwaltschaft kommt nichts. Ich habe auch bei der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm habe ich Strafanzeige gegen diesen korrupten Staatsanwalt erstattet. Und die Staatsanwaltschaft Bochum will auch gegen ihren eigenen Kollegen nichts unternehmen. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Und es geht ja jetzt nicht nur um die Mordversuche, es geht auch um viel Finanzielles. Und also das Ganze ist dermaßen prekär. Ich habe in der Vergangenheit eine Frau aus Duisburg kennengelernt, aus dem Raum Duisburg, habe dann aber später erst erfahren, wie kriminell sie ist, und sie hat sich dann mit meinem Ex-Mann getroffen. Ich kann das alles beweisen, also anhand von Aktenzeichen, von SMS. Die haben mir auch schon mehrmals Morddrohungen geäußert und die haben mich auch noch finanziell auch noch bankrott gemacht, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich noch alles noch kämpfen soll. Die Mordversuche, die Bandenkriminalität, korrupte Justiz, korrupte Kripo-Beamte, korrupter Staatsanwalt. Also ich bin mit der ganzen Situation überfordert. Nur es ist eine Gesetzeslücke da. Täter, wenn jemand eine Straftat begeht, bekommt einen Anwalt gestellt, auch wenn er sich keinen leisten kann. Nur das Opfer, das bleibt im Regen stehen. Das ist nun mal die Realität. Hallo? Ja. Das ist die Realität, ja. Also meine Situation ist mehr als prekär, ja. Sind Sie aus Nordrhein-Westfalen? Ja. Und was hat Nürnberg damit zu tun? Bitte? Sie sprachen ja eben von Nürnberg. Ja, mein Ex-Mann wohnt zurzeit in Nürnberg. Der ist nach Nürnberg gezogen und die anderen Beteiligten wohnen in Herne. So, und ich, statt die Täter zu verfolgen, werde ich verfolgt. Verstehen Sie mich? Ja. Ja, ist häufig so. Bitte? Das ist häufig so. Das ist häufig so, ja. Ist leider so. Der letzte Mordversuch war, ich kann es nicht beweisen, am 17.09. diesen Jahres, ja. Und wie? Das müsste ich dann Ihnen anhand von schriftlichen Dokumenten zeigen, wo man mich irgendwo hinlocken wollte. Und also ich habe kein Vertrauen mehr zu Anwälten hier in Herne. Und zumal ich habe sowieso lange einen Anwalt gesucht, hier in Herne, der bereit ist, strafrechtlich gegen einen anderen Anwalt vorzugehen. Was ist denn bei Ihnen sonst noch an sogenannten Mordversuchen gewesen? Ach, also... Also allein die Tatsache, dass man jemand wohin lockt, ist noch kein Mordversuch? Nein. Also was jetzt was am 20.07. war, das war ein schwerwiegender Diebstahl, sehr schwerwiegend. So, und ich habe dann erfahren, dass dieser korrupte Brückebeamte in der Hinsicht ermittelt. Ich habe zwar keinen Einfluss darauf, ich kann ja nicht aussuchen, welcher Brückebeamte ermittelt, aber ich habe das Recht, dass richtig ermittelt wird, ja? Und weil ich mir entlarvt habe, hat es dann vermieden, mich als Beschuldigte vorzuladen. Und auf jeden Fall war ich gezwungen, einen Anwalt einzuschalten. So, ich kann mir im Moment durch die ganzen Misere, die man mir zugefügt hat, mir keinen Anwalt leisten. Dann hat ein, ich bin hier in der Kirchengemeinde von Martin Luther und der Pfarrer Nehmen sagte mir, Frau Inche, ich bezahle ihm den Anwalt. Dann hat er mir die Frau Müller genannt. Ich bin zu Frau Müller hingegangen und auf jeden Fall wollte sie auch noch in meinem Namen sich noch beim Polizeipräsidenten entschuldigen über das Verhalten von diesem. Haben Sie die Hand am. Hallo? Hallo? Haben Sie die Hand am Mikrofon? Nein, habe ich nicht. Die Stimme ist zu undeutlich. Vielleicht ist die Verbindung so schlecht. Nein, jetzt jetzt ging es wieder besser. Ich muss immer ins Telefon sprechen, sonst verstehe ich kaum was. Ich spreche ins... Können Sie mich jetzt verstehen? Ein bisschen besser. Bisschen besser? Auf jeden Fall habe ich diese Anwältin eingeschaltet und sie wollte zuerst sich beim Polizeipräsidenten sich beschweren. Dann kam am 10. August kam dann ein Schreiben von ihr, dass sie Akteneinsicht einfordern tut. So, es ist nichts passiert, nichts passiert. Bis zum 14. September, auf jeden Fall am 14. September bekam ich dann Post von dieser Anwältin. Sie schrieb mir, kommen Sie doch am 17. In meine Kanzlei und wir bringen Sie die CDs mit. Auf der CD sind Fotos auf, abgebildet, vor dem Diebstahl und nach dem Diebstahl. Und am selben Tag habe ich auch am 14. ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Bochum bekommen, dass das Ermittlungsverfahren gegen Herrn Duka eingestellt ist. So. Und die Frau hat mir was vorgemacht, dass sie überhaupt Akteneinsicht gehabt hat. So, wenn sie Akteneinsicht gehabt hätte, warum hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlung eingestellt? Mir ist jetzt freigestellt, ob ich jetzt Widerspruch einlege, was ich auch getan habe. So, ich weiß aber nicht. Ich bin keine Anwältin. Ich habe kein Anrecht auf Akteneinsicht. Ich weiß nicht, ob die richtigen Zeugen vernommen wurden. Sie haben schon das Recht auf Akteneinsicht. Bitte? Sie haben auch das Recht auf Akteneinsicht. Ja, wenn dieser... Ich habe ein paar Mal angerufen bei der Polizei, aber dieser Herr Rarek, der meidet mich. Er meidet mich. Ja. Die Polizei ist häufig das, naja, das Störendste und die Staatsanwaltschaft auch sind die Störendsten im ganzen Ermittlungsverfahren. Ja, ja. Die häufig selbst Dreck zu verbergen haben. Ja, ja, genau so ist es. Genau, ja, habe ich eine Frage. Kennen Sie Fahrzeuge mit dem Kennzeichen für Siegburg? Nein. Haben damit nichts zu tun? Nein, habe ich gar nicht. Geht's um Drogenkriminalität? Auch. Dann ist wahrscheinlich Polizei üblicherweise mit drin. Ja, die sind mit drin. Geht's um Das kann ich sogar beweisen. Geht es um Tiertransporte? Tiertransporte nicht. Es geht um Waffenhandel, Drogenhandel, Menschenhandel. Was noch? Also ich kenne den Drogenhändler, ich kenne den Waffenhändler. Das habe ich alles durch diese Frau da kennengelernt. Ich kenne den Urkundenfälscher. Sie können bei dem... gefälschte Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Reisepässe, alles möglich. Können Sie bei ihm alles ordern. Ja, dann ist wahrscheinlich üblicherweise die Polizei mit drin. Das ist nur natürlich. Ja, die hängen mit drin. Das kann ich auch beweisen. Haben Sie denn die Webseite kriminalstadt.de sich mal genauer angesehen? Ja, habe ich schon. Habe ich. Ist doch fast erfüllt von solchen Dingen. Ja, die Polizei hängt mit drin, die Staatsanwaltschaft hängt mit drin, ich weiß nicht, ob sie mit ihren Löhnen und Gehältern nicht zufrieden sind, dass sie da auch noch mitkassieren müssen. Also ich hätte nie gedacht, dass die Justiz so korrupt ist. Hätte ich nie für möglich gehalten. Wirklich nicht. Da steckt aber so viel dahinter. Die haben eher Angst. Die müssten dann noch gegen ihre eigenen Leute vorgehen. Meistens sind es Politiker und Staatsanwälte und Polizisten mit drin und da haben die Angst vor. Das ist bei organisierter Kriminalität meist so. Das nur von. Kennen Sie den Begriff OCF? Nein. Gucken Sie im Internet unter Diebe im Gesetz. Diebe im Gesetz? Ja, und OCF, Google-Suchmaschine. Okay. Ich habe auch auf der Webseite einen Text dazu, zu diesem, aber das finden Sie auch im Internet. Das ist ja eine Textkopie. Okay. Naja, ich schaue mal nach und ich rufe Sie in 3 Stunden nochmal an und hoffe, dass Sie mir dann die Telefonnummer von diesem Haben Sie Internet? nur übers Handy. Nur übers Handy. Und da können Sie nicht nach Born und Sengele gucken? Ich könnte mal mein Glück versuchen. Ich versuche mal mein Glück. Ja? Also da steht definitiv auch die Telefonnummer von denen drin. Ja, die steht auf der Webseite von Born und Sengele drauf. Okay, schaue ich mal nach. Schaue ich mal nach. Ist denn Ihr Fall irgendwie so geheim, dass er nicht an die Öffentlichkeit gehen darf, oder wie ist das? Ist nicht geheim, ist nicht geheim, nur ich möchte irgendwo auch vermeiden, dass ich versuche, gegen einen Oberamtsanwalt vorzugehen, strafrechtlich. Ich habe Strafantrag bei der Generalstaatsanwaltschaft gestellt. So, und ich habe Strafantrag gegen diese beiden korrupten Kripo-Beamten gestellt. Wenn jetzt das publik wird, ich habe Angst, dass sie mir jetzt eventuell noch eine Straftat unterstellen. Dazu sind die in der Lage. Sehen Sie, ich habe mir nichts zukommen lassen bisher. Also, ich bin seit 20 Jahren im öffentlichen Dienst. Ich habe mir noch nie was zukommen lassen. Nein. Im öffentlichen Dienst? Ja. Was für ein Bereich ist das? Öffentlicher Nahverkehr. Bus und Bahn? Genauso ist es. So. Aber ich kenne keinen Fall, wo man gegen einen Zeugen strafrechtlich vorgegangen ist. Jedenfalls mit Erfolg. So großartig. Hat man bei mir mal versucht. Also, Ging auch nicht weit. Aber wenn Sie etwas beweisen können, ja. dann müsste das doch ausreichen. Haben Sie denn außer Zeugenaussagen noch ein bisschen mehr? Vielleicht sowas wie Dokumente, die irgendwas beweisen. Sie sind ja bisher wahrscheinlich selbst der Beweis in der ganzen Sache. Genauso ist es. Ich bin selbst der Beweis, ich habe Aktenzeichen von der Staatsanwaltschaft in Bochum, aber kein Schreiben, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde und auch kein Schreiben, dass diese Personen jetzt strafrechtlich verfolgt werden. So. Ja, Strafanzeige kann man bei oder Strafantrag kann man bei 3 Stellen machen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgericht. Und wenn Strafgericht. auch 3 Stellen sind das. Wenn Sie demnächst Ärger mit der Polizei haben oder mit der Staatsanwaltschaft, gehen Sie einfach zum Strafgericht und erstatten da Strafantrag. Und Müssen das das Strafgericht wäre für Bochum, Herne, welches Strafgericht wäre da zuständig? Gehen Sie einfach zur Strafabteilung des Amtsgerichts. Oder wenn es organisierte Kriminalität ist, ein bisschen schlimmer, vielleicht machen Sie das beim Landgericht auch, aber die werden das nicht gerne machen, aber sind jedenfalls verpflichtet. Also ich habe diesbezüglich ja schon Strafanzeigen beim Amtsgericht in Herne gestellt. Und die Amtsdirektorin hat mir dann geschrieben, dass sie die Akten an die Staatsanwaltschaft nach Bochum verschickt. So. Und da landen sie in den Händen von diesem korrupten Staatsanwalt. Es passiert nichts. Verstehen Sie? Es passiert nichts. Dann müssen Sie den Kutschaty anschreiben. Wen an? Thomas Kutschaty. Thomas Kutschaty. Ich hätte da irgendwas auch im Internet was gelesen. Wissen Sie, wer das ist? Nein. Justizminister. Ach so. Für NRW oder Ja, für NRW. für NRW? Okay. Richtig, und der muss das in die Hand nehmen. Der muss das in die Hand nehmen. Der muss die Sache verweisen über die Generalstaatsanwaltschaft an eine andere Staatsanwaltschaft, aber nicht die Staatsanwaltschaft, in der diese strafbaren Staatsanwälte tätig sind. Mhm. Es ist üblich, dass ein Staatsanwalt von einer anderen Staatsanwaltschaft angeklagt wird, aber nicht von der, in der er selbst arbeitet. Mhm. Es gab Strafverfahren gegen Staatsanwälte, zum Beispiel in Köln, da hat die Staatsanwaltschaft Bonn Anklage erhoben. Dann gegen einen Staatsanwalt aus Paderborn, da hat die Staatsanwaltschaft Detmold Anklage erhoben. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls der nächste Bezirk. Also die Generalstaatsanwaltschaft? Die muss normalerweise einen anderen Bezirk beauftragen. Ja. Und wenn ihr das nicht... Generalstaatsanwaltschaft hat die Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft in Detmold beauftragt mit der Strafverfolgung von diesem korrupten Staatsanwalt. Bis jetzt habe ich aber von dem noch nichts bekommen. Staatsanwaltschaft Detmold wurde beauftragt? Ja. Und wo hat der Staatsanwalt seinen Sitz? Welcher? Der Korrupte? Ja. In Bochum. Aha. Aber Detmold ist die Bezirksregierung. Auch ein Problem. Mhm. Weil nämlich, es war mal so, dass der Bielefelder Polizeipräsident Horst Kruse aus dem Dienst entfernt wurde. Und natürlich auch zwei weitere Personen. Ein Herr Haubrock und ein Herr Gebranzig. Es war so, dass der letzte Polizeipräsident Mitglied im Rotary-Club war oder noch ist, der Heinz Haubrock, der Polizeidirektor, Mitglied im Rotary-Club, der nachfolgende Polizeipräsident auch Mitglied im Rotary-Club, sogar als Clubvorsteher, und dass verschiedene Personen aus der organisierten Kriminalität auch jedenfalls dort angeblich Mitglied wären. Und da wurde wirklich kräftig Straftaten begangen, die ich auch aufgedeckt habe. Extreme Straftaten. Und dann hinterher hatten sich noch Zeugen gemeldet und noch viel schlimmere Aussagen gemacht. Und dieser Gebranzig, der ist, nachdem er versetzt wurde, in die Bezirksregierung Detmold versetzt worden. Aha. Also muss man ganz vorsichtig sein, der sitzt dort nämlich in der Strafverfolgung. Der ist dort für die, also eine Person, die wegen Straftaten bereits versetzt worden ist, arbeitet jetzt wieder im Bereich der Straftaten, der Strafverfolgung. Es könnte ja sein, dass man in Bochum schon weiß, wer dahinter steckt und dass man sich gedacht hat, dann sollen es die auf den Tisch bekommen, die selbst mit drinstecken. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in Detmold, also, der Gebranzig auf den Tisch bekommen hat, weil er vielleicht selbst mit drin steckt. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. An welchen bestimmt sitzen dort mehrere Staatsanwälte bei der Generalstaatsanwaltschaft in Detmold? Nein, in Hamm gibt es nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft gibt es in Hamm. In Detmold ist keine Generalstaatsanwaltschaft. Nur normale Staatsanwaltschaft. Und Bezirksregierung. Aha, aha. Also Sie haben dann viel mehr Erfahrung, viel mehr Wissen in der Hinsicht, merke ich schon. Aber ich meine, ich bin selber ein Laie. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal in diese Situation gerate. Wirklich. Hätte ich nie gedacht. Nie. Hat man Ihnen irgendwelche Dienstleistungen angeboten, die kriminell sind? Dienstleistungen? Also es war folgendermaßen gewesen, wo ich habe aus Verzweiflung damals, wo die ersten Mordversuche waren, ich habe wirklich den Boden unter den Füßen verloren und habe dann mir Unterschlupf in einer anderen Stadt gesucht. So, da hat mich eine Frau, mich mit dieser kriminellen Frau Carapina, also sie soll sehr, sehr gefährlich sein, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe sie gefragt, ob sie mir nicht eine Wohnung in Duisburg oder in Krefeld mir besorgen könnte, eine Eigentumswohnung. Und da hat sie mir vorgeschlagen, dass sie mir ihre eigene Eigentumswohnung verkauft in Duisburg-Weg. Und diesbezüglich ich bin auch ein bisschen doof. Ich hätte nie gedacht, dass Frauen so kriminell sein können. Habe ihr einen Handyvertrag gemacht, habe ihr 49.000 Euro Eigenkapital in der Hand gegeben, damit sie das beim Notar auf dem Notar-Anderkonto einzahlt. Dann habe ich für Gehörimplantate gebürgt. Also die Frau schuldet mir über 60.000 Euro. So. Nachdem ich aber gemerkt habe, dass die Frau mich lieben tut, sie hat sich immer wieder Ausreden sich einfallen lassen, damit sie mir die Wohnung nicht zeigen tut. Und ich kaufe doch keine Katze im Sack. Und dann habe ich gesagt, ich möchte die Wohnung sehen, bevor wir zum Notar gehen. Auf jeden Fall hat sie dann einen Verkehrsunfall gehabt. Dann lag sie im Krankenhaus. Und dadurch, dass ich ihren Handyvertrag gemacht habe und sie hat die Rechnung nicht beglichen, bin ich zur E-Plus gegangen und habe gesagt, ich habe diesen Vertrag einer Frau gemacht gehabt und die bezahlt die Rechnung nicht. Ja, dann sie kommen jetzt aus dem Vertrag nicht raus. Dann nutzen Sie doch die Nummer. Gab man mir eine neue SIM-Karte. So, im April 2010 meldete sich die Kripo Duisburg bei mir. Und da war ein gewisser Herr Friedrich, er sagte zu mir, guten Tag, Frau Karapinar. Ich sagte, ich bin nicht Frau Karapinar. Wie kommen Sie an die Telefonnummer? Dann habe ich gesagt, die Frau hat mich so übers Ohr gehauen. Und dann hat er mir den Vorschlag unterbreitet, dass ich gegen sie aussage, dass ich zur Kripo nach Duisburg fahre. Also die Mühe habe ich mir dann gemacht, bin dorthin gefahren. Und dann hat mir der Kripo-Beamte gesagt, wir ermitteln gegen Frau Karapinar. So, die Frau ist vorbestraft. Sie ist sehr, sehr gefährlich. Und wir möchten gerne wissen, die Hinterleute, mit wem sie zusammenarbeitet. Ne? Und in der Zeit, in den 3 Monaten, wo ich mit dieser Frau zusammen war, habe ich den Waffenhändler kennengelernt, den Drogenhändler, den Urkundenfälscher, die Zuhälter. Und ich bin aus meinem braven, wie soll ich sagen, ich habe immer gedacht, die größten Verbrecher sitzen bei mir im Linienbus, aber dem ist nicht so. Und habe dann schriftlich die Hinterleute bekannt gegeben bei der Kripo in Duisburg. So, da die meisten dieser Hinterleute von dieser Frau Karapinar hier in Herne und Umgebung wohnen, hat die Polizei in Duisburg diese Akte an die Polizeidienststelle in Herne verschickt. So, und da hat mich dieser Herr Rarek vorgeladen und da habe ich nochmal die Aussage wiederholt und dass da auch Auftragsmorde passiert sind und dieses und jenes, das hat man mir alles erzählt. Nur, wenn ich etwas nicht gesehen habe, dann sage ich, mir wurde das so gesagt und es liegt in den Händen der Polizei, ob sie in der Hinsicht dann ermittelt oder nicht. Und auf jeden Fall bin ich dann davon ausgegangen, dass er sagte mir, er schickt diese Akte an die Staatsanwaltschaft nach Bochum. Ich habe nie wieder mehr was davon gehört. So. Und ich habe auch diesen Herrn Rarek vergessen gehabt. Nur, er hat sich selbst entlarvt und zwar am 23.01. diesen Jahres war eine Gerichtsverhandlung gegen einen dieser Bandenmitglieder, wo ich als Zeuge vorgeladen war. Und am Abend zuvor rief mich dieser Rarek um 20.20 Uhr mich auf dem Handy an. Ich sag, hallo, wer ist da? Ja, hier ist Schäfers. Ich sage, was wollen Sie von mir? Ach, ich wollte nur mal was ausprobieren. Morgens um 5 Uhr rief mich dann ein Kurde an, sagte zu mir, es gibt kein Entkommen für dich. So, dann bin ich natürlich nicht zur Gerichtsverhandlung gegangen. Dieser Herr Rarek hat sich selbst entlarvt. Ich habe den Mann nur einmal in meinem Leben gesehen. Nur einmal. Wo ich gegen diese Bandenkriminalität ausgesagt habe. So. War es denn ein Nachteil, dass Sie bei Gericht gefehlt haben? Ich habe zuerst einen Zahlungsbefehl bekommen, weil ich nicht hingegangen bin. Dann wurde die Verhandlung dann vertagt. Und bei der nächsten Verhandlung habe ich dann sogar Dienst bekommen, Schutz bekommen. Ich wurde sogar zum Richter bei einer anderen Verhandlung reingeschickt. Und dann fragte mich der Richter, aus welchem Grunde ich nicht gekommen bin. Sagte er, Sie haben Drohungen bekommen. Ich habe gesagt, ja, so. Und dieser Mensch, dieser Bandenmitglied, der angeklagt war, der wird nie strafverfolgt werden, weil er genießt ja Immunität von diesem korrupten Staatsanwalt. Verstehen Sie? Hm. Ja. Was waren denn die ersten Mordversuche gewesen? Sie sagten, da wären schon welche gewesen. Also die ersten Mordversuche war, Moment, im Juli 2008, dann im November 2008. Ja, wie und wodurch denn? Also ich habe massiv, wurde ich erstmal bedroht. Ich habe diese Drohungen ernst genommen. Zuerst wollte mein Ex-Mann selbst mir eine Wäsche. Dann hat er sich einen Killer der PKK engagiert. Und zwar durch einen fingierten Bankkartendiebstahl. Und dieser Bankkartendieb, den ich im Vorfeld erstmal geglaubt hatte, und dann waren aber zu viele Zufälle, wo ich dann eben zu ihm gesagt habe, deine Bankkarte und deine PIN-Nummer wurden nie gestohlen. Du hast auf Kosten der Citibank den Killer engagiert. Und er sagte mir dann, du bist sehr, sehr intelligent. So. Und ich hatte die Vermutung gehabt, dass dieser Killer vor der Kanzlei meines Anwalts stehen würde. Ich habe diese Vermutung gehabt. Ich habe die Polizei angerufen. Ich habe gesagt, bitte, könnten Sie mich observieren, wenn ich am 15.01. um 15 Uhr zu meinem Rechtsanwalt hingehe. Ich vermute, dass dort ein Killer laufen ist. Wir haben nicht das Personal, wir haben dies nicht, wir haben jenes nicht. So. Und da ich dann auch auf meiner Arbeitsstelle aufgefallen bin, hat mich die Geschäftsleitung meines Arbeitgebers mich zu sich gebeten und hat mich gefragt, was ist mit Ihnen los? Sie würden weinen während der Fahrt und Sie würden dies machen und jenes machen. Und dann habe ich denen gesagt, ich vermute, dass ich am 15.01. um 15 Uhr vor der Kanzlei meines Anwalts gekillt werde. Woher wissen Sie das? Ich habe gesagt, ich vermute es. Nur, ich habe von der Polizei auf jeden Fall keine Hilfe bekommen. Ne? Und mein Chef sagte zu mir, Sie ändern sofort den Termin beim Anwalt um, wenn schon Ihr Ex-Mann von diesem Termin weiß, damit Ihnen dann nichts passiert. So, ich habe dann im Beisein meines Anwalts, meines Arbeitgebers, den Termin umgeändert. Wollte mich aber vergewissern, ob ich richtig liege mit meiner Vermutung, dass dieser angebliche Bankkartendieb. Ich bin sogar mit zur Identifizierung zur Polizei gegangen. Deswegen habe ich ja auch das Foto gesehen. Am Bankautomaten wurde dieser Mensch fotografiert. Und auf jeden Fall bin ich mit einem Linienbus an der Kanzlei von meinem Anwalt vorbeigefahren. Nicht mit meinem PKW, sondern mit einem Linienbus. Und dort habe ich ihn stehen sehen, diesen Bankkartendieb. Ich bin dann auf dem Rückweg nochmal dran vorbeigefahren und dann habe ich dann richtig gelegen. Und das, was ich vermutet hatte, ich habe das auch der Polizei gegenüber gesagt. Ich habe auch eine schriftliche Aussage gemacht. Ich habe gesagt, dieser Bankkartendiebstahl war ein fingierter Bankkartendieb, es handelt sich um einen Killer der PKK. Und dann hat man das, weiß ich nicht, was sie damit gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie das dann an die Staatsanwaltschaft nach Bochum verschickt. Und dann hat mich ein anderer Kripo-Beamte in Bochum mich vorgeladen. Und er sagte zu mir, Frau Inchen, ich habe Ihre Akte gelesen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, nur was ich zu Ihnen sagen muss, die Staatsanwaltschaft ist korrupt. Man wird Ihnen hier nicht helfen. Wenn das mir ein Kripo-Beamte sagt, Hat er recht? Ja. Aber das ist nicht so in Bochum so, das ist überall so. Ach du Schande. Nee. In ganz Deutschland ist das so. Oh. Ich habe Aktenzeichen von so vielen, wo nichts passiert. Nichts. Verstehen Sie? Hat man sie irgendwann mal angegriffen? Ich habe niemals die Gelegenheit dazu gegeben. Niemals. Niemals. Haben Sie irgendwie Telefonate bekommen, dass man Ihnen was antut? Ja, das habe ich. Was hat man da gesagt? Dass es kein Entkommen für mich gibt. Zum Beispiel letztes Jahr am 21.05. und am 22.05. Hat mich ein Bandenmitglied zur Aral-Tankstelle bestellt, am Telefon, auch per SMS. Ich bringe jetzt das zu Ende, was dein Ex-Mann nicht geschafft hat. Ja. So ist das. Und dieser Mensch, der das gemacht hat, ist Bandenmitglied von dieser Frau Karapinar und der auch jetzt als Drogenhändler und als Zuhälter arbeitet. Woher wissen Sie von den Drogengeschäften oder dass diese Geschäfte überhaupt stattfinden? Ich habe Beweise in der Hand. Und zwar, dieser Mensch, der mich zur Aral-Tankstelle bestellt hatte, der hat Ende Juni oder Anfang Juli letzten Jahres seinen Führerschein verloren mit 1,7 Promille. So, aber in Duisburg. Und auf jeden Fall hat er mir mal erzählt gehabt, dass er, wenn er auf Montage fährt, dass er nach Irland auch Drogen mitnimmt und aber nicht für Eigenkonsum. Und irgendetwas hat er schon von sich gegeben gehabt. Und dass er als Menschenhändler arbeitet. Ich habe einen ambulanten Krankenschein in seiner Jackentasche gefunden von einer Bulgarin, mit der er in der Ambulanz. Was haben Sie da gefunden? Einen ambulanten Krankenschein. Ja. Einen ambulanten Behandlungsschein von einer Bulgarin, die hier in Deutschland nicht gemeldet ist. Ich kenne den Namen, ich kenne die Adresse, aber sie ist nicht hier in Deutschland gemeldet. Nur in Bulgarien. Mhm. Und er hat mir auch per SMS mir geschrieben gehabt, dass er drei Frauen am Laufen hat. Drei Frauen. Mhm. Ja. Ja, so ist das. Ich kann das alles per SMS beweisen. Also manch einer würde denken, die Frau spinnt oder so. Ich meine, um sowas zu erfinden, da müsste ich Agatha Christie sein, wirklich. Ja. So. Ich guck mal im Internet nach. Also ich an Ihrer Stelle würde damit gleich in die Öffentlichkeit gehen, damit man gleich sehen kann, dass man in Ihrem Fall nichts mehr verdunkeln kann. Denn die Gefahr ist ja dann, wenn Ihnen was passieren würde und Sie sind ja in der Öffentlichkeit so ein bisschen bekannt oder andere würden das noch bekannter machen, dann wäre das doch eine Riesenblamage für die Staatsanwaltschaft. Da würden die schon diese Leute sicherlich bedrängen und die würden das wissen. Aber wenn man jetzt unbekannt ist, dann kann man einen Unbekannten natürlich theoretisch verschwinden lassen. Genau so ist es. Und ich habe auf meiner Webseite sehr viele Fälle und keiner dieser Personen ist irgendwas passiert. Auch mir nicht. Ja. Ich bin auch am Telefon bedroht worden. Ich habe das veröffentlicht. Aha. Und mir ist nichts passiert, es kamen nie wieder Drohungen. Mhm. Würden Sie das hier mit dem korrupten Staatsanwalt auch öffentlich machen? Ja, sicher. Machen Sie das? Brauche ich ja bloß zu Ihnen hinkommen. Oder Fotos machen. Das Einfachste ist, dass wir da zusammen mal hinfahren. Geht das? Wohin? Ja, zu diesen Leuten. Staatsanwälten oder Polizisten. Könnten wir gerne machen. Ich habe eben erfahren, man hätte Sie finanziell geschädigt. Ja. Haben Sie die Möglichkeiten, das Geld zurückzubekommen? Dazu müsste die Staatsanwaltschaft das Ja, erstmal ermitteln. Es ist von meinem Ex-Mann unterschlagen und von meinem Schwager. Ich sprach ja eben von diesem Geld für die Wohnung. Ja, also von dieser Wohnung. Da müsste ich ja auch wieder einen Anwalt beauftragen. Ich habe schon das bei der Polizei in Bochum zur Anzeige gebracht, dass die Frau mir Gelder unterschlagen hat. Und auch noch hier mit diesen Gehörimplantaten und dergleichen. Und auf jeden Fall wollte man das an die Staatsanwaltschaft nach Duisburg versenden. Ich habe nie wieder was gehört. Ich sag doch, diese Frau genießt Immunität von diesem Kirchhof. Ja. Dieser Herr Friedrich sagte mir im April 2010, im August 2010 war ich in Duisburg-Beek, habe dort eine Aussage gemacht. Ich habe sogar, ich kann Ihnen das schriftlich zeigen, also von der Anzeige. Auf jeden Fall, ich habe auch Tagebuchnummer und damals war sie am Ermitteln. So, jetzt ermittelt sie nicht mehr. Meine Vermutung ist, dass durch meine Anzeige über die Hinterleute hier dem Herrn Kirchhoff bekannt wurde, dass gegen Frau Carapena in Duisburg ermittelt wird. Und jetzt nichts mehr. Straffreiheit. Es könnte sein, dass die an den Geschäften mit teilhaben. Ja, also haben sie ja auch. Haben sie ja auch. Haben sie ja auch. Hat man Ihnen irgendwas gesagt, dass die Ermittlungen eingestellt worden wären? Nee, gar nichts. Könnte es sein, dass die Ermittlungen noch weitergehen? Nein. Ich habe extra bei der Polizei in Duisburg angerufen. Ich habe gesagt, ermitteln Sie noch gegen Frau Carapena? Da haben die im Computer, nö, ermitteln wir nicht. Nein. Mhm. Die Frau ist jetzt nicht fromm geworden, sie ist keine Nonne geworden oder so. Sie macht ihre kriminellen Machenschaften weiter. Gibt es denn diese Wohnung, für die Sie Geld bezahlt haben? Diese Wohnung habe ich nie gesehen. Nie gesehen. Wo kann man diese Frau Carapena treffen? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also sie, ich kenne ihre Privatadresse. Sind Sie da hingefahren? Ich bin nicht zu ihr hingefahren, weil sie mir ja per SMS mit ihrem Sohn bedroht, dass er mich vergewaltigen würde und mich umbringen würde. Und deswegen... Das haben Sie schriftlich? Bitte? Das haben Sie schriftlich auf dem Handy? Habe ich auf dem Handy. Haben Sie es gespeichert? Ja. Ausgedruckt? Nein, dazu fehlt mir die Technik. Ich kann das nicht. Sie brauchen doch bloß in den Computerladen gehen. Es gibt doch Computergeschäfte, wo man Computer reparieren lassen kann. Ja. Und die müssen sowas normalerweise in kurzer Hand ausdrucken können. Ja. Weil die normalerweise alle Gerätschaften haben. Drucker und Kabel. Mhm. Also könnte ich in einen Computerladen hingehen, auch Droh-SMS von meinem Ex-Mann? Ja. Auch ausdrucken lassen? Genau. Aha, okay. Aber wichtig ist, wenn es möglich ist, dass Sie die Karte erst einmal, wo alles gespeichert ist, rausnehmen und duplizieren auf eine CD, wenn das geht. Sind diese SMS auf einer Karte? Nicht auf einer Karte, sondern auf dem Handy. Und man kann sie dort nicht einfach abspeichern? Über ein Kabel? Also die sind abgespeichert auf dem Handy, sind nicht auf der SIM-Karte, sondern auf dem Handy direkt abgespeichert. Nur ich sagte, ich besitzt weder die Kompetenz noch die Technik, um mir solche Sachen ausdrucken zu lassen. Ja, also telefonieren Sie mal zu einem Computerladen und fragen Sie an. Die müssten das normalerweise können. Aha. Okay, ich frage mal im Computerladen. Ja, wo Computer repariert werden. Computer repariert werden. Ja, die sollten sowas können. Mhm. Und ich sollte mir dann auch ein Duplikat auf der CD brennen lassen? Wenn das machbar ist. Manchmal kann man ja solche Daten über ein Kabel übertragen. Ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich auch mal was von gehört. Sie dürfen das Handy niemals weggeben. Nein. Sie dürfen das Ausdrucken auch nur selbst machen. Aha. Also nicht das Handy weggeben, am nächsten Tag wiederkommen oder sowas, das geht nicht. Sie dürfen nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist viel zu wichtig. Und Sie dürfen auch nicht sagen, was da drauf ist. Sie sagen einfach nur wichtige Inhalte, irgendetwas. Ja, ja. Mehr dürfen Sie gar nicht sagen. Nein, nein, nein, nein. Sie wollten gerne irgendwelche Nachrichten ausdrucken, dass die wichtig sind, und da suchen Sie dann jemanden im Computerladen. Sie können auch natürlich beim Handygeschäft anrufen, ob die Ihnen da vielleicht ein Kabel verkaufen. Also die sagten mir, ich habe mal im Handyladen mal angerufen bei Etus. Die sagten mir, die könnten mir das ausdrucken, aber dann würde das dann im Handy dann erlischen. Ich hätte dann keinen Nachweis mehr. Das ist komisch. Ist komisch, ne? Und deswegen bin ich nicht hingegangen. Da muss man sich nochmal genauer erkundigen, damit da auch der Computerladen dann nichts verkehrt macht. Denn sowas kenne ich nicht, dass nach einem Ausdruck dann etwas erlischt. Also ich habe, das war jetzt kein Computerladen, sondern das war im E-Pulsladen, ne? Ja. Handyvertragsunternehmen bei E-Pulsladen. Ist das Handy von E-Plus? Nein, ist von Nokia. Dann müssen Sie beim Nokia-Händler anrufen. Nokia-Händler. Richtig, und den müssen Sie fragen. Aha, okay. Okay, das mache ich dann in den nächsten Tagen. Ab morgen mache ich das dann. Und Sie können das hier mit dem Kirchhof ruhig veröffentlichen. Ich habe da nichts gegen. Oder Frau Carapinar, habe ich auch nichts dagegen. Ich biete Ihnen Folgendes an. Ja. Ich muss ja auch zu Born und Zengerle. Ja. Auch einen Termin machen. Vielleicht können wir ja gemeinsam dahin, nach Köln. Ja, gerne, gerne. Denn ich muss dahin wegen zwei Sachen, eine Strafsache gegen mich und eine Zivilsache, ja. auch organisierte Kriminalität. Ja. Und dann können wir vielleicht gemeinsam dahin fahren, dann würde ich erst zu Ihnen kommen und dann wir gemeinsam nach Köln, so als Beispiel. Ja, könnten wir machen. Born und Zengerle arbeiten aber nicht gerne mit PKH, Prozesskostenhilfe, weil die Anwälte sehr gefragt sind, die überhaupt gegen Richter und gegen Staatsanwälte und gegen Psychiater arbeiten. Born und Zengerle sind da wirklich sehr, sehr empfindlich. Die arbeiten also auch in Fällen von Tötungsdelikten durch Ärzte. Aha. Also wenn in der Psychiatrie ein Mensch ermordet wird, was ja üblich ist, aha, dann würden die das auch annehmen, normalerweise, ne? Aha. So. Gehen Sie niemals zu einem Psychologen, gehen Sie niemals zu einem Psychiater. Es könnte sein, dass man irgendwann versucht, sie dafür doof zu erklären in so einer Sache. Das ist ja auch ein Behelf, den Tätern zu helfen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die dümmste. Ich war in psychologischer Behandlung, damals, wo die ersten Mordversuche waren, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Ich war nur am Zittern und am Bibern. Ich habe in meinem Fahrzeug auf Parkplätzen geschlafen, ich habe überall geschlafen. Und mein Arbeitgeber hat mir dann einen Psychologen empfohlen gehabt, der auch wohl für die Polizei zuständig ist. Und ich bin mehrere Monate zu ihm hingegangen. So peu à peu habe ich wieder Boden unter den Füßen gewonnen. Ansonsten hätte ich ja wohl nicht weiterhin weitere Mordversuche und dergleichen hier überlebt. Wirklich. Psychologe ist was anderes als ein Psychiater. Ein Psychiater vernichtet. Und ein Psychologe geht nach der Vernunft vor. Aha. Sollte er jedenfalls. Mhm. Aber Psychiatrie ist nichts anderes als Vernichtung. Man vernichtet die Leistung, irgendein Leid zu zeigen oder ein Leid zu fühlen. Aha. Es ist nur ein Vernichtungsprozess. Ich habe da irgendwie was gelesen im Internet. Ich glaube, Sie haben das da veröffentlicht. Dass in Psychiatrie Menschen da vergiftet wurden und dergleichen. Ja, weil die ja mit Giftstoffen arbeiten. Mm. Es sind doch nach der Statistik sterben jedes Jahr 500 Menschen durch die Zwangsbehandlung. 500 Menschen? Boah. Jedes Jahr. Und was meinen Sie, wenn nur der Tausendste oder der Hundertste dran stirbt, wie viele Menschen müssen es dann sein, die gefoltert werden? Da muss man noch zwei Nullen dranhängen. Denn nicht jeder stirbt gleich dran. Unser einer kriegt das ja gar nicht mit. Deswegen heißt es ja auch geschlossen. geschlossene Anstalt, ja. Und in der Forensik ist es noch viel schlimmer. Aha. Das ist sowas Gleiches, etwa wie ein Vernichtungslager. Es geht da nicht um Gesundheit. Wie so eine Art KZ. Ja, es geht nicht um Gesundheit, es geht um was ganz anderes. Es gibt natürlich Unterschiede. Die Zwangsbehandlung ist zwar unter Verbot gestellt, aber die Herrschaften bilden sich ein, sie bräuchten sich an nichts halten. Ja, wo kein Richter, da kein Kläger, ne? Ja. Oder wo kein Kläger, da kein Richter, ist nun mal so. Ja, die wenn Menschen dort in diese geschlossenen Anstalten dann landen, wenn diese Person dann keine nahen Angehörigen oder dergleichen hat, der wird dann auch keine Vermisstenanzeige erstatten oder so. Ja, ist doch so. Ja. Hat die Frau Carapinar ein Telefon? Sie wechselt. Also im Moment kenne ich ihre Handynummer nicht, aber ich kann Ihnen gerne ihre Adresse geben. Das ist die Bockermühlstraße 67. In? Gelsenkirchen. Bockermühl wird mit CK geschrieben. Eigentumshaus oder Mietwohnung? Sie hat eine Eigentumswohnung dort. Der Frau haben Sie das Geld in bar gegeben? Ja. Schriftlich was? Gar nichts. Sie schuldet noch hier bei Akustika GS, wo ich ihr für Gehörimplantate gebürgt habe, um die 4.500 Euro. Die Rechnung steht noch offen. Sie wollte die begleichen, aber ich wusste ja nicht, dass die Frau Schufa tot ist. Wusste ich ja nicht. Sie fuhr bei mir vor mit einem Jaguar. Ich denke, die Frau hat Geld. Ja. Sie hat einen Jaguar gefahren gehabt. Und ich war 3 Monate fast jeden Tag mit dieser Frau zusammen. Und sie meinte dann, dass sie mich rekrutieren könnte. Sie sagte mir, du bist sowas von intelligent. Willst du nicht mit mir zusammenarbeiten? Ich lerne dich an. Ich habe gesagt, pass mal auf. Ich möchte keine kriminellen Machenschaften. Ich möchte mir keine Feinde anlachen. Ich habe gesagt, ich habe genug Feinde, die mir an der Wäsche wollen. Mein Ex-Mann, mein Schwager und der Schwiegersohn wollen mich hier killen lassen. Und ich sage, dann soll ich noch den einen oder den anderen übers Ohr hauen? Ich sage, nee, danke. Ich habe gesagt, ich habe immer auf legale Weise mein Geld verdient. Ich habe für Banken, habe ich Kreditnehmer vermittelt, ich habe Bausparverträge verkauft, Versicherungen, Lebensversicherung, alles Mögliche. Aber immer auf legalem Wege. Ich habe nie jemanden übers Ohr gehauen. Nie. Und Sie haben ihr das Geld bar gegeben und keine Quittung? Nein, aber ich habe einen Zeugen. Ich habe einen Zeugen, und zwar ein gewisser Herr Peter Wilske. Der sitzt in Ratingen. Der wollte die Finanzierung für diese Eigentumswohnung übernehmen. Und er hat gesehen, dass auf dem Notar-Anderkonto diese 49.000 Euro eingezahlt waren. Und er sagte mir, Frau Insche, ich bin Ihr Zeuge, weil ich nichts Schriftliches in der Hand Also das Geld wurde auf ein Notar-Anderkonto eingezahlt? Richtig. So, und dieser Notar, der arbeitet wohl auch hier mit dieser... Ja, dann haben Sie doch eigentlich ein leichtes Spiel. Dann brauchen Sie doch bloß sagen, wer das ist. Und dann kann man diesen Notar mal besuchen gehen. Dieser Notar ist Herr Reuter in Dortmund. Ja, und wer ist der Herr Reuter? Das ist der Notar von dieser Frau Carapinar. Wenn der nicht so korrupt wäre, dann würde er nicht mein Geld an die Frau auszahlen. Hat das hier ausgezahlt? Ja. Das heißt, das Geld hat er gar nicht mehr. Das hat er gar nicht mehr. Ich habe ihn schon mehrmals angerufen. Ich habe ihn angeschrieben. Und er ignoriert mich. Er ignoriert mich. Hatte er irgendeine Pflicht, das Geld aufzubewahren für irgendeinen Zweck? Ja, für diese Veräußerung der Eigentumswohnung. Veräußerung? Ja, also Frau Carapinar wollte ja mir die Wohnung, ihre Eigentumswohnung verkaufen. Ach so, das verstehe ich. Also sie wollte die Wohnung loswerden und Sie sollten die kaufen. Ja, genau. Dann müssten Sie doch jetzt sagen, Herausgabe der Wohnung. Die Nonnen, es war ja, was wollte sie haben? Um die 120.000 Euro haben. Und diese 49.000 Euro waren mein Eigenkapital. Die Indiba Bank wollte für die Wohnung, zur Finanzierung, 49.000 Euro Eigenkapital haben. Und dieses Geld haben wir hier bei diesem Notar Reuter eingezahlt auf ein Notar-Anderkonto. Und dieser Herr Wilske sollte das von der Indiba Bank finanzieren. Mhm. Ja. Ja, wo, was ist denn jetzt das, was fehlt am Ganzen? Am Ganzen, da fehlt so vieles. Also, die Frau... ja, was sollte als nächstes passieren? Was sollte als nächstes passieren? Sie haben das Geld bezahlt, das Geld ist angekommen, und was sollte jetzt passieren? So, wir sollten dann zum Notar hingehen und den Verkauf unterschreiben. Ja. Den Verkauf. Und daran hat es gefehlt? Daran hat es gefehlt. Ich bin dann nicht hingegangen, weil ich habe zu ihr gesagt, ich kaufe keine Wohnung, die ich nicht gesehen habe. Ich sollte 120.000 Euro für eine Wohnung bezahlen. Da kaufe ich ja eine Katze im Sack. Ich weiß nicht, wo die Wohnung liegt, in was für einem Zustand die Wohnung ist. Und warum haben Sie denn Geld schon bezahlt, bevor Sie die gesehen haben? Sie hat immer wieder Ausreden gefunden, um mir die Wohnung nicht zu zeigen. So. Aber wenn man die Wohnung noch gar nicht gesehen hat, dann braucht man doch keine 45.000 Euro anzahlen. So, ich bin aber so naiv gewesen, ich habe der Frau zu sehr vertraut. Zu sehr vertraut, wirklich. Zu sehr vertraut. Sonst hätte ich ja wohl auch nicht für Gehörimplantate und andere Sachen gebürgt. Ja. Ich habe zu ihr viel zu sehr vertraut. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass eine Frau, eine andere Frau, die in so einem, ich meine, aus der Not heraus wollte ich mir ja diese Wohnung verkaufen, damit ich Unterschlupf finde, weg von Herne komme, zwischendurch. Mhm. Und sie hat sich an meinem Elend, wissen Sie, was sie dann gemacht hat? Nachdem sie mir das Geld unterschlagen hat, hat sie sich am 13.03., habe ich sogar noch die SMS, hat sie sich mit meinem Ex-Mann, mit meinem Schwager, haben sie sich noch getroffen. Und seitdem existiert ein Mordkomplott. Seitdem, wirklich. Das kann ich auch per SMS beweisen. Sie hat mir angekündigt, sie hat gesagt, ich werde mich jetzt mit deinem Ex-Mann, mit deinem Mann treffen und seinem Bruder und dessen Rechtsanwalt. Und dann werden wir mal sehen. Aber Sie können doch mal zu der Wohnung hinfahren und vielleicht mal die Nachbarn fragen, was ist das für eine Wohnung? Oder Hausmeister fragen. Ich habe ja gar keine Adresse von der Wohnung. Ich weiß nur, dass diese Wohnung in Duisburg-Weg sein soll. Also die wissen gar nicht die Adresse der Wohnung? Nein. Das ist wenig. Nein. Das heißt, Sie wissen gar nicht, ob es die Wohnung gibt? Die Wohnung gibt es. Die Wohnung gibt es. Die Frau hat sehr viele Wohnungen, sehr viele Wohnungen. Auch im Raum Aachen und dergleichen, also sehr, sehr, sehr viele Wohnungen. Die Frau verdient Hunderte von Tausend Euro durch Betrügereien, durch Linkereien, durch Drogenhandel, mit allem. Die ist mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Das ist nicht die einzige Wohnung, die sie hat. Sie hat wirklich zig Wohnungen und Häuser. Zig Wohnungen und Häuser. Ich habe auch einige Wohnungen von ihr dann gesehen gehabt im Raum Aachen. Da bin ich mal mit ihr hingefahren. Mhm. Aber die Wohnung, die sie mir verkaufen wollte, die hat sie mir nicht gezeigt. Ja. Vielleicht gibt es eine Garantie in der Formulierung des Kaufvertrags. Da müsste doch, wenn Sie unterzeichnen, eine Adresse sehen. Sie bräuchten doch bloß sagen, Sie gehen dahin zum Notar, zum Unterzeichnen, und dann lesen Sie sich den Vertrag durch und da steht die Adresse. Passen Sie mal auf, ich habe hier einen sehr guten Notar in Herne. Wenn ich etwas beurkunden lassen will, egal was es ist, eine Wohnung, was weiß ich, dann gehe ich zu Ihnen hin. So, sie arbeitet wohl hier mit diesem Herrn Reuter zusammen. ich bin dann mit ihr zusammen zu diesem Notar nach Dortmund hingefahren. So, ich habe ihn mehrmals angerufen, mehrmals angeschrieben, wie er denn hier mein Geld an die Frau auszahlen kann. Ich bekomme keine Antwort, gar keine Antwort. Ist der Notar Reuter im Internet bekannt? Ja. Na gut, dann hat... Er soll auch einen schlechten Ruf haben. Ich habe das schon im Nachhinein mich erkundigt. Also der soll nicht ganz geheuer sein. Ja. Wie lange ist das her? Wie lange ist es her, dass er das Geld ausgezahlt hat? Das war im März muss das gewesen sein. Kurz nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. 2012? 2010. Ja, da muss man gucken, dass das nicht verjährt, ne? Genau, ja. Ich habe ja schon das bei der Polizei in Bochum angegeben. Im März oder im April diesen Jahres war ich bei der Polizei in Herne, habe das zur Anzeige gebracht. Aber das ist auch wieder in den Händen von Herrn Kirchhoff gelandet. Verstehen Sie? Ja. Wie weit ist es von Ihnen bis Mülheim an der Ruhr? Mülheim an der Ruhr, Moment. So circa 40, 50 Kilometer. Ja, da wohnt der Justizminister. Da hat er auch seine Kanzlei. Kanzlei Kutschaty. Kutschaty oder Kutschaty? Kutschaty. Entweder Mülheim oder vielleicht war es auch gar nicht. Vielleicht war es auch Essen. Ich weiß es nicht genau. Oder die Hannelore Kraft, die wohnt wohl in Mülheim an der Ruhr. Jedenfalls habe ich die Adressen irgendwo. Man kann sie herausfinden. Kanzlei Kutschaty. Da müsste man normalerweise mal so eine kleine Zettelverteilung machen. Den Herrn mal so ein bisschen aufmuntern. Ja. Der Herr hat da nicht untätig zu sein. Ist das jetzt nicht der Justizminister? Sie haben gesagt, ja. Der Herr Thomas Kutschaty wäre Justizminister. Richtig, und Hannelore Kraft ist die Ministerpräsidentin. Aha. Und die sind beide in dem Bereich da, in dem Raum Mülheim da oder Essen irgendwo tätig. Mhm. Und wohnhaft. Wohnhaft. Ich habe auch, okay. Also von den Eltern habe ich wohl schon die Adresse. Von der Hannelore Kraft. Und von Kutschaty kann man ja im Internet nachsehen. Da gibt es ja die Anwaltskanzlei Kutschaty. Aha. Also sollen wir jetzt zum Zengele fahren oder sollen wir zu diesem Herrn Kutschaty fahren? Alles muss man durchmachen. Alles, ne? Sonst dauert das alles zu lange. Man muss an allen Dingen anfangen. So, Sie sagten mir vorhin, dass der Herr Zengele nicht auf Dingsbasis arbeitet hier mit PKH. Ich habe gar kein Geld im Moment, um einen Anwalt hier zu bezahlen. Kann ich nicht. Das ist nämlich hier der Nachteil hier in Deutschland. Täter bekommen einen Verteidiger bestellt, auch wenn sie kein Geld haben, aber die Opfer, die müssen sich einen Anwalt sich selbst bezahlen. Das ist nicht gerecht in Deutschland. Im Zivilverfahren muss der Täter auch seinen Anwalt bezahlen. Bei Ihnen geht es ja jetzt erst einmal um die Angelegenheit mit der Rückzahlung des vielen Geldes. Nicht nur das, es geht in erster Hinsicht erstmal hier mit meinem Ex-Mann, der Gelder unterschlagen hat, diese Mordversuche, mein Ex-Mann, sein Ex-Schwager, und der mir auch Gelder unterschlagen hat, die ich dann bei der Staatsanwaltschaft auch angegeben habe. Nur, der Kirchhoff hat kassiert. Er wird immer alles tun, dass diese Menschen nicht strafrechtlich verfolgt werden. So, die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm sagte zu mir, Frau Inche, wie können wir Ihnen helfen? Ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll. Sie müssen etwas hier gegen diesen Kirchhof unternehmen. So. Und dann habe ich dann Strafantrag gegen die beiden Kripo-Beamten. Ich habe Strafantrag gegen Kirchhof gestellt. Ich habe Strafantrag gegen meinen Ex-Mann, meinen Schwager und dessen Schwiegersohn gestellt. Und auf jeden Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft mir, ich habe sogar noch ein Aktenzeichen hier, mir mitgeteilt, dass sie diese Akte an die Staatsanwaltschaft nach Bochum verschickt. Und ich habe auch Zeugenschutz beantragt, damit ich stehe gegen zwei korrupte Kripo-Beamte vor, ich stehe gegen einen korrupten Staatsanwalt vor, habe ich gesagt, ich möchte Zeugenschutz. So, jetzt habe ich letzte Woche einen Brief bekommen von einer Staatsanwältin namens Wetzel, die hat sich nur zu meinen Vorwürfen, was die beiden Kripo-Beamten besteht, hat sie alles vom Tisch gefegt, was meinen Strafantrag gegen Kirchhoff betrifft, kein Wort. Strafanträge, mein Ex-Mann, mein Schwager und dessen Schwiegersohn, kein Wort. Also da wird vieles unterm Tisch gekehrt. Vieles. Sie können einen PKH-Antrag auch selber stellen. Sie brauchen für nicht alles immer einen Anwalt. Und wenn Sie einen PKH-Antrag bewilligt bekommen haben, dann können Sie sich einen Anwalt aussuchen. PKH-Antrag, was heißt PKH, Prozesskostenhilfe. Aha. Also kann ich beantragen. Ja, sicher, brauchen Sie keinen Anwalt für. Mhm. Sie müssten das beim Landgericht beantragen mit einem Klageentwurf und einreichen. Den PKH-Antrag darf man ohne Anwalt stellen. Aha. Dann ist das alles leichter. Dann ist das alles leichter. Aber das gibt's nur. Dann mache ich das morgen früh sofort. Nein. So einfach ist das nicht. Da muss man gut vorformulieren. Ach so. Nicht einfach nur Wünsche, Beweise muss man da. Man muss das so formulieren, wie es ein Anwalt gemacht hätte. Ach so. Mhm. Haben Sie den Computer normalen? Hab ich nicht. Den hat mir ja mein Ex-Mann ja auch mitgehen lassen. Alles mitgehen lassen. Ja. Können sich einen günstigen Computer besorgen? Im Moment nicht, Am Monatsanfang wieder? Eventuell. Mhm. Eventuell. Sie können sich meine Situation sich gar nicht vorstellen. Also, wenn ich alles unter Dach und Fach gebracht habe, da werde ich meine Memoiren schreiben, wirklich. Ja, was ich so erlebt habe in den vergangenen 4 Jahren, das passt auf keine Kuhhaut. Ja. Das passt auf keine Kuhhaut. Ja, ist alles bekannt. Ja. Das passt auf keine Kuhhaut. Und sollte ich diesen PKA... PKH. P wie Paula, K wie Kaktus... Und H wie Heinrich. Ja, diesen Antrag soll ich vielleicht von einem Anwalt schreiben lassen? Vielleicht eventuell von diesem Herrn Zengele oder so? Natürlich können Sie da immer anrufen und fragen, ob die das machen. Mhm. In meinem Fall arbeiten die ja auch auf PKH-Basis. Aber bei mir ist es was Besonderes. Ja, so. Bei mir ist es was ganz Besonderes. Ja. Vielleicht würden die es bei Ihnen machen. Natürlich anfragen kann man schon. Aber es ist besser, okay. Haben Sie die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken? Nein. Auch nicht. Möchte ich auch vermeiden. Wissen Sie warum? Ich werde abgehört. Ich habe schon 100.000 Mal meine Handynummer gewechselt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hatte mal eine E-Mail-Adresse, aber die nutze ich nicht mehr. Und dieser Waffenhändler hier von dieser Bandenkriminalität, der hört mein Handy ab. Er ist vernetzt mit dem Betriebssystem der Polizei. Wie sind Sie darauf gekommen? Bitte? Woher wollen Sie das denn alles wissen? Passen Sie mal auf. Es war folgendermaßen. Dieser eine Bandenmitglied hat mir ein Auto unterschlagen. Und dieses Auto hat er mit gestohlenen Kennzeichen gefahren. Und dieser Herr Weiß, der mir das Auto unterschlagen hat, hat es mir auch selbst gesagt. Ich war ja auch bei diesem Waffenhändler auch in seinem Laden in Gelsenkirchen gewesen. Ich habe diesen Menschen 3-mal gesehen, ja. Und er sagte mir, er ist am Betriebssystem der Polizei angeschlossen. Er kann genau sehen, gegen wen er mitwirkt, was für ein Strafregister dieser Mensch hat. Und jedes Mal, wenn die Polizei zu diesem Herrn Weiß kam, wo ich dann den Wagen abschleppen ließ und beschlagnahmen ließ, und die Polizei wollte ihn dann verhören oder verhaften, konnte er schwuppdiwupp verschwinden. Schwuppdiwupp. Ja. Und mein Handy wird abgehört. Und dann soll ich mir eine E-Mail-Adresse einrichten. Warum meinen Sie, dass Ihr Handy abgehört wird? Ich habe zum Beispiel einen Termin gehabt in Dortmund und wollte zu einem Anwalt hingehen. Auf jeden Fall habe ich von dieser Absicht niemandem erzählt, niemandem. Und dann kam dann der Anruf, du warst doch Freitag bei diesem Anwalt. Ich sage, woher wisst ihr das? Woher? Da ist bei mir der Groschen gefallen. Ja. Mein Handy wird abgehört, definitiv. Oder der Anwalt, bei dem Sie gewesen sind, hat etwas weitergegeben? Dieser Anwalt sagte zu mir, dass er nur Personen vertritt, die eine Straftat begangen haben. Ja. Mhm. Das könnte doch sein, dass... Ja, es könnte doch sein, dass das schon, dass Sie irgendwie bekannt geworden sind und der Anwalt hat Informationen an die Polizei weitergegeben. Also ich weiß es nicht. Zuerst machte er eigentlich einen vernünftigen Eindruck, aber im Nachhinein, ja, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass man ihn angerufen hat und dass man ihn bittet, dass er mir nicht hilft. Verstehen Sie? Ja. Ich muss alles im Geheimen machen, alles im Geheimen machen. Und das geht einfach nicht. Selbst hier, was die Generalstaatsanwaltschaft letztens an die Staatsanwaltschaft nach Bochum verschickt hatte. Tja, wie kann die Frau Wetzel, diese Staatsanwältin, sich nur wegen diesen beiden Kripo-Beamten äußern? Und vor allen Dingen, sie ist verpflichtet, meinen Angaben nachzugehen. Nachzugehen. Ob stimmt oder nicht stimmt. Und einfach in die Akte in der Hand bekommen und sagen, nee, nee, so nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie viel Geld haben Sie denn zurzeit zur Verfügung? Moment, ich habe gerade noch 200 Euro, mehr nicht. Bis zum Monatsende? Mhm. Das ist wenig. Ja, sehr wenig. Sehr wenig. Ich kann jetzt nicht arbeiten gehen. Ich stehe in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. Habe 18 Monate lang Krankengeld bekommen, danach Arbeitslosengeld 1. Jetzt bekomme ich Hartz IV seit April. Und auf jeden Fall, ich habe letztes Jahr im Juni die Rente eingereicht. So, nicht nur aus gesundheitlichen Einschränkungen, die ich habe. Ich bin nie im Gefahren, da kann ja jeder kommen. Mein Hausarzt sagt, ich schicke dich nicht mehr arbeiten, die Zeiten sind vorbei. Die brauchen ja nur jemanden, hier 500 Euro in Hand geben, knall sie im Bus ab. Meine Kollegen wurden schon dermaßen schon oft zusammengeschlagen und bedroht von Fahrgästen, ohne dass sie Feinde haben. Ist nun mal so. Warum das? Schwarzfahrer. Ja. Das heißt, man wollte einen Schwarzfahrer aus dem Bus verweisen? Er wollte einen Schwarzfahrer aus dem Bus verweisen und er wurde dann, ich habe Videoaufnahmen gesehen, mit Fußtritten mitten ins Gesicht, wirklich. Und dann, einer wurde mit einem Messer bedroht. Ja, ich bin im Betriebsrat bei meinem Arbeitgeber und von daher sehe ich ja viel, was anderen Kollegen passiert. Verstehen Sie? Ja, ja. Ja. Oh ja. Jetzt möchte ich noch einmal auf eine Stelle zurück. Sie sagten, der Waffenhändler hätte Ihnen gezeigt, dass er am Polizeicomputer angeschlossen ist? Ja, ist er. Woher wissen Sie, dass es ein Waffenhändler ist? Er ist ein ehemaliger BND-Soldat, Bundesnachrichtendienst. Hat er es gesagt? Ja. Er hat Ihnen gesagt, er hat für den BND gearbeitet. Ja. Wie hat er Ihnen das gesagt? Ich war doch mit diesem Herrn Weiß bei Ihnen im Laden. Er hat ein Modellgeschäft, wo man so Modellbaukästen kaufen kann für Panzer und, ja, und für Schiffe. Auf der Wilhelminenstraße in Gelsenkirchen hatte ein Modellgeschäft. Und dann? Und ich war, habe eigentlich Herrn Weiß dorthin begleitet und nicht einmal, sogar dreimal. Und nicht nur er selber, auch eine andere Frau, die hat mir das auch gesagt, dass er Bundesnachrichtendienst Dings war, Soldat war. Ob er jetzt noch aktiv ist, bezweifle ich. Und dann hat er Ihnen irgendwas über den Polizeicomputer erzählt? Mit dem Polizeicomputer hat er nicht mir selber erzählt, sondern Herr Weiß. Herr Weiß, ja. Ja, was hat er denn gesagt genau, wörtlich? Es gab eine Schlägerei zwischen Herrn Weiß und Immer deutlich sprechen, ich verstehe fast nichts. Sie haben irgendwas am Telefon. Ich habe nichts am Telefon, so. Jetzt geht's wieder. Ist gut, ja. Immer aber nicht daneben sprechen, ich weiß nicht. Nein, es gab eine Schlägerei im Juli 2010 zwischen Herrn Weiß, das ist dieser Urkundenfälscher, auf jeden Fall hat er eine Prügelei angefangen mit dem Cousin seiner Verlobten. Und auf jeden Fall sind die Nachbarn, haben die Türen eingeschlagen. Und auf jeden Fall kam er dann blutüberströmt zu mir in meine Wohnung. Und auf jeden Fall wollte er dann Anzeige erstatten. Man hat die Polizei verständigt. Die Polizei ist gekommen. Und er sagte dann, also die Polizei war noch nicht da, ich werde den Dings da erschießen. Und dann hat er dann einen Anruf bekommen von diesem Herrn, hier von diesen BND-Soldaten, und er sagte mir, die Kripo ist gleich unterwegs. So, woher weiß er das alles? Woher weiß er das alles, dass die Polizei kommt? Selbst mein Nachbarn konnte der Weiß genau sagen, was für ein Vorstrafenregister er hat. Hä? Ja, manchmal hat man die Kontakte aber nicht über den Computer, sondern auf Anfrage bei der Polizei. Nein, er ist am Betriebssystem angeschlossen. Und er trifft sich regelmäßig mit Kripo-Beamten und Kommissaren. Das hat mir der Weiß erzählt. Ja. Und der Weiß erzählte mir, dass ein unschuldigen Mann eine Vergewaltigung unterstellt haben und er sitzt jetzt für 7 Jahre im Zuchthaus. Den Namen des Mannes kennen Sie? Nein. Nein. Mhm. Ja. Es läuft folgendermaßen ab. Wenn Sie eine Straftat begangen haben und es ist eine Anzeige erstattet worden und diese Person, wenn diese Person nicht strafrechtlich verfolgt werden will, geht man gemeinsam zu einer Rechtsanwältin, Frau Murig in Recklinghausen, und sie bekommt natürlich Geld dafür. Sie bringt die Akte dann diesem Herrn Kirchhoff, legt es ihm vor und alles verschwindet. Alles verschwindet, ja. Das heißt, der Herr Kirchhoff macht sowas öfters? Der macht das sehr oft. Ich kann ihn zig Aktenzeichen nennen. Zig, ja. Auch Geschädigte? Auch Geschädigte. Gut. Dann müsste man sich mal treffen. Ja. Ich kann Ihnen also zig Aktenzeichen nennen, wo erfolgreich von der Kripo in Herne ermittelt wurde. Erfolgreich. Ich habe das schriftlich. Und dann passiert nichts. Dann habe ich Aktenzeichen von der Generalstaatsanwaltschaft. Ich habe der Generalstaatsanwaltschaft die Bandenkriminalität, damit die mich endlich zufrieden lassen, habe ich versucht, die strafrechtlich verfolgen zu lassen. Jetzt habe ich ein Aktenzeichen, aber da kommt wieder nichts. Da kommt nichts. Mhm. Ich versuche nicht nur Straftäter strafrechtlich verfolgen zu lassen, die mir jetzt nicht nur materiellen Schaden zugefügt haben, auch Schaden der Allgemeinheit zuführen. Verstehen Sie mich? Mhm. Ja. Wenn ich jetzt weiß, da ist ein Drogenhändler. So. Und wenn ich das jetzt nicht tun würde, ich müsste ja immer mitrechnen, dass dieser Mensch mir irgendwann in Zukunft schaden würde. Schaden würde. Weil ich ja weiß, was für Tätigkeiten dieser Mensch ausübt. Haben Sie ein Auto? Nein, nein, auch nicht. Auch nicht. Den haben Sie mir auch weggenommen. Wie kam das? Ich kann Ihnen Listen machen, glauben Sie mir, ehrlich, ja. Was passierte mit dem Auto? Mit dem Auto ist folgendermaßen, ich hatte einen Ford Focus, der war schon fast abbezahlt gewesen, ich habe den Nagel neu gekauft, so, dadurch, dass ich ja Krankengeld bezogen habe, hatte ich eine Restschuldversicherung gehabt. Und diese Restschuldversicherung hat die ganze Zeit über die Raten übernommen. So, und dann, wo ich dann beim Arbeitsamt gelandet bin, wollten die jetzt vom Arbeitsamt einen Nachweis haben, dass ich nach wie vor nicht arbeiten gehe. Und dieser Rechtsanwalt, der Schwiegersohn von meinem Schwager, ist zu dem Arbeitsamt hingegangen, hat gesagt, dass sie mit den Mord versuchen, das ist alles erlogen und erstunken. Schon hatte ich keinen Nachweis und dann hat die Rechtsschutzversicherung nicht mehr die restlichen 1.800 Euro überwiesen und dann hat die Ford Kreditbank mir den Wagen mitgenommen. Ja. Ja. Wer hat behauptet, dass es die Morddrohung nicht gegeben hätte? Dieser Rechtsanwalt Jens Kröder. Das steckt ja mit in den Mordversuchen mit drin. Die Stimme ist wieder undeutlich. Sie haben irgendwas am Telefon. Jetzt geht's wieder. Jens Kröger ist der Schwiegersohn von meinem Ex-Schwager, der auch mit diesen Mordversuchen auch mit dahinter steckt. Ja. Im ganzen Amtsgericht in Herne ist bekannt, dass er sich strafbar gemacht hat, der Beihilfe zum versuchten Mord. Ich habe Aktenzeichen, nur der Herr Kirchhoff, er schützt ihn. Er schützt ihn. Ich habe sein Aktenzeichen, es wird nicht weiter ermittelt, es wird, die Akte wird nicht geschlossen und keine Einstellung, kein gar nichts. Ja. Mhm. Ja. Er ist derjenige gewesen, der meinem Ex-Mann damals verraten hat, welchen Anwalt ich am 15. Januar zwecks Scheidung und schadensrechtliche Forderung von seinem Schwiegervater einfordern würde. Und mein Ex-Mann wusste nie den Namen von meinem Anwalt. So. Ich habe erstmal Vermutungen geäußert, aber ich habe Hilfe bei der Polizei gesucht. Können Sie mich nicht observieren? Nein, wir haben kein Personal. Also habe ich auf Anraten meines Arbeitgebers den Termin dann umgeändert, ohne dass das bekannt wurde. Aber ich wollte wissen, ob ich richtig liege in meiner Vermutung, dass dieser angebliche Bankkartendieb vor meinem Rechtsanwalt vor der Kanzlei dort stehen würde. Und ich bin mit dem Linienbus dran vorbeigefahren. Dort habe ich ihn gesehen. Und am 11. Februar 2009 wollte er sogar zu mir in eine Wohnung kommen. Mein Ex-Mann hat ihm noch die Wohnungsschlüssel gegeben. Ja. Mhm. Ja. Und ich muss diese Menschen strafrechtlich verfolgen lassen, weil man immer versuchen wird, mich umbringen zu lassen. Ich kann mich nicht mein Leben lang immer verstecken. So. Geht nicht. Geht nicht. Rufen Sie in einer Stunde nochmal an. Ich rufe Sie in einer Stunde. Oder in 30 Minuten reicht schon, ja? 30 Minuten, dann habe ich die Telefonnummer rausgeholt. Okay. Mache ich dann. Welche Nummer haben Sie jetzt gewählt? Ich habe die 1, 2, 3, 4, 5, 6 gewählt. Ja, das passt. Passt? Ja, in 30 Minuten, ja? Sie haben eine tolle Nummer, wirklich. Ja. Okay, bis nachher dann. Ja, wieder. Wiederhören.